Was ist passiert? Man hat auf Lincoln geschossen. Was? Er wurde getroffen. Karfreitag 1865. Ein Teil der Südstaatenarmee hat inzwischen kapituliert, aber den endgültigen Sieg soll der Präsident des Nordens, Abraham Lincoln, nicht mehr erleben. An diesem Abend wird er ermordet. Herr Minister, es war ein Schauspieler, John Wilkes Booth. Das Attentat auf Lincoln, Teil einer größeren Verschwörung. Doch ein Mann kann das nicht alles allein durchgeführt haben. Die Attentäter, allesamt Südstaatler, wollen den Staatsstreich, indem sie auch andere Mitglieder des Lincoln-Kabinetts zu töten suchen. Booth wird bei seiner Gefangennahme erschossen, doch den übrigen Verschwörern, alles Nordstaatler, soll der Prozess gemacht werden vor einem nicht öffentlichen Militärtribunal. Eine historische Anekdote? Für Robert Redford allerdings weitaus mehr. Und schon mit dem Begriff des Militärtribunals springt der Film quasi heraus aus der Zeit des Lincoln-Attentats 1865 hinein in unsere Zeit. Die nach dem 11. September, die von George W. Bushs Krieg gegen den Terrorismus und die Zeit der Auseinandersetzung um Guantanamo. Amerika wurde angegriffen, meinten Bush und seine Strategen, und das muss Folgen haben. Rechtsstaatlichkeit, Zeitensprung. Die Einwände des Verteidigers, der angeblichen Lincoln-Verschwörerin, der ihre verfassungsgemäßen Rechte einklagt, was da im Gericht mit Mary Surratt geschieht, ist abscheulich. Sie werden beiseite gewischt. Egal, wir müssen reagieren, sagt damals der Kriegsminister, der in den Wochen nach dem Lincoln-Attentat die Zügel in die Hand nimmt und so klingt wie Dick Cheney oder Donald Rumsfeld aus der George W. Bush-Administration. Unser Präsident wurde ermordet und irgendjemand muss zur Verantwortung gezogen werden. Das Volk will es so. Robert Redford erzählt in »Die Lincoln-Verschwörung«, wie der junge Anwalt, Nordstaatler und Kriegsheld Frederick Aiken, James McAvoy spielt ihn, am Anfang erstaunt und entsetzt ist darüber, dass sein Mentor, der alte Senator Johnson, Tom Wilkinson, diese möglicherweise schuldige Südstaatlerin, die Mitverschwörerin, verteidigen will. Sie hat ein Recht auf Verteidigung, Freddy. Doch der alte juristische Haudegen besteht auf dem Recht der Angeklagten, nicht vor einem geheimen Militärtribunal abgeurteilt zu werden. Die Angeklagte ist eine Zivilistin und hat das Anrecht auf ein öffentliches Verfahren vor einem geschworenen Gericht. Am Ende wird der frisch gebackene Anwalt Aiken, der sich hier noch so sträubt, die Frau verteidigen und konfrontiert werden mit der Atmosphäre von Angst und Verunsicherung, damals am Ende des amerikanischen Bürgerkrieges. One of the things that interested me was the energy around that time, and it was such a fragile peace. Es war ein sehr fragiler Frieden damals, 1865, und es gab diese umfassende Angst, so beschreibt Robert Redford die Atmosphäre. Alle fragten, hat der Frieden Bestand, wird er dauern? Diese Angst, meint Redford, kam einigen Mächtigen sehr zu Pass. Gegen den Angstdiskurs in der Vergangenheit oder auch in der aktuellen Gegenwart setzt Robert Redford in seinem Film schon eine Art von Patriotismus, allerdings einen Verfassungspatriotismus. Auf den hält der alte Mentor des jungen Anwalts Aiken eine flammende Rede. Wenn unsere Vorväter gewollt hätten, dass einst die Tyrannei obsiegt, wären der Präsident und sein Kriegsminister mit solchen Instrumenten der Willkür ausgestattet worden. Aber stattdessen entwarfen sie eine Verfassung und Gesetze, um genau dem vorzubeugen. Eben gerade für Zeiten wie diese. Die Pflicht gegenüber der Verfassung. In Friedens- wie in Kriegszeiten. Wie der Filmemacher Robert Redford Geschichte und ethische Probleme des Verfassungsrechts, natürlich ist die Lincoln-Verschwörung auch ein Film über Guantanamo, zu einem dramatischen, spannenden, kammerspielartigen Politthriller werden lässt, das ist große Kinoerzählung. Unterhaltung und kritischer politischer Diskurs laufen hier perfekt zusammen.